Ja, ist auch in diesem Jahr wieder so in der 70. Ausgabe von den Filmfestspielen in Cannes. Cannes feiert seine alten Bekannten und Stammgäste. Cannes hofiert aber auch seine neue Entdeckung und pflegt sie. Vor 3 Jahren stellte der schwedische Regisseur Ruben Östlund hier seinen Film Höhere Gewalt im offiziellen Programm in der Sektion Arsène en Regard vor. Es ging dabei um eine Familie im Skiurlaub, um eine Lawine und Männerbilder. Und nun ist er wieder hier und im Wettbewerb mit seinem neuen Werk The Square. Und ich finde The Square hervorragend. Das ist, seitdem wir ihn gestern Abend gesehen haben, für mich der erste Wettbewerbsfilm, der würdig ist, wirklich hier in Konkurrenz für diesen wertvollen Preis der Goldenen Palme zu konkurrieren. Vielleicht kurz zusammengefasst, worum es geht. Ich kann nicht alle Kleinigkeiten aufzählen. Das ist schon ein sehr komplexer Film. Also im Mittelpunkt steht ein schwedischer Museumsdirektor, der in Stockholm ein Museum hat. Er bereitet eine neue Ausstellung vor, The Square, einer argentinischen Künstlerin. Und dieser Square soll so ein Ort sein, also dieses Quadrat ist ein Ort, wo alle sich quasi mit größtem Respekt begegnen. Das ist ein Ort, wo alle wirklich gleich sind. Und während dieser Arbeiten wird ihnen quasi das Handy geklaut auf der Straße. Das ist eine ganz komische Situation, gleich am Anfang des Films. Und er hat die Ortung in dem Handy. Und er sitzt dann da mit seinem Mitarbeiter und guckt so, ah, hier, mein Handy ist da in dieser Arbeitersiedlung irgendwo in Stockholm. Tolle Idee, die gar keine tolle Idee ist. Ich schreibe einfach so einen Drohbrief an alle Bewohner, schmeiße es denen in den Briefkasten und die werden Angst bekommen und hinterlassen das. Und das ist natürlich so ein Spiel, das dann zurückschlägt. Das ist die eine Ebene des Films. Die andere Ebene des Films, das ist der Kunstbetrieb. Denn dieser Film ist eine Riesensatire auf den Kunstbetrieb. Wir haben gerade die Kunstbiennale quasi hinter uns. Deutschland hat mit seinem Pavillon den Goldenen Löwen gewonnen. Und irgendwie spielen auch hier Performances eine ganz große Rolle. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Und wie dieser Mann sich durch diese verschiedenen Welten bewegt, wie ihm immer wieder ganz kleine quasi Szenen der Unterdrückung, der Dominanz, auch wieder der männlichen Dominanz und Unterdrückung zugespielt werden, aber auch der Angst, aber auch der sozialen Ungleichheit im sozialdemokratischen Land Schweden, dass da die Reichen sind, die von den Armen nichts mehr wissen. Das ist ein so komplexer Film, der mich an die frühen Filme von Michael Haneke erinnert hat, ohne dessen menschlichen Zynismus ein herausragender Film. Und Anke rollt mit den Augen schon so sehr. Ja, weil Haneke ja gar nicht visuell so viel hermachen musste und auch gar nicht so viel Musik immer einsetzt. Und sonst was. Ich meine, Haneke ist filmisch erstmal immer viel minimalistischer und man könnte auch sagen konzentrierter gewesen oder ist es immer noch. Und ich meine, ich hatte bei dem Film auch teilweise, das muss ich sagen, auch großes Vergnügen. Man könnte auch sagen, es ist eine große Nummernrevue. Und gerade wenn es um diese Satire des Kunstbetriebes geht, fand ich einige Szenen schon sehr lustig, wenn dann eine Pressekonferenz ist und ein Künstler ganz esoterisch seine Arbeit vorstellt und dann ein Mann da mit Tourette-Syndrom im Publikum sitzt und man sagt, Hose runter, fick dich doch und so. Das fand ich natürlich schon sehr schön und es gibt auch ja andere Szenen, die mich dann auch teilweise bewegt hat. Also wann immer er auf die Straße geht, sieht man unheimlich viele obdachlose Menschen, die um Geld betteln und alles. Also so die Gegenwart ist auch immer im Hintergrund. Aber ich sehe nicht den großen roten Faden. Also der ganze, diese einzelnen Szenen, wobei ich auch nicht alle gelungen fand, setzen sich für mich nicht zu irgendwas Größerem zusammen. Also es fehlt so die Grundidee. Kann es denn nicht fragmentiert sein? So wie das Leben vielleicht anders. Ja, aber dann ist es doch total simpel. Meine Güte, der Kunstbetrieb ist irgendwie abgefahren und dann feiern ihn noch die wilden Feten. Dann gibt es den Zyniker, der kriegt dann mit, dass er Scheiße gebaut hat mit einem Immigrantenkind und wird dann zum guten Menschen. Also das reicht dann ja auch nicht. Also da muss noch irgendwas hingehen. Und ich meinte es ja schon eben in der ersten Runde, ich habe mich von diesem Film auch nicht moralisch herausgefordert gefühlt. Also der lässt mich keiner einziger meiner Positionen neu überdenken. Ich weiß nicht. Ich muss, um nochmal den Haneke-Vergleich, den ich auch problematisch finde, aber das war das Erste, woran ich gedacht habe, weil diese Bilder von The Square, die sind ja so glasklar. Dein Blick wird ja nie gelenkt. Wie auch bei einem modernen Kunstwerk musst du dir quasi deine Blickrichtung suchen. Worauf willst du achten in einer Einstellung, wenn 3, 4 Leute sich da quasi versammeln? Denk doch mal an Michael Hanekes Caché, wo es ja auch um eine Verunsicherung ging. Letztendlich ist das doch hier genauso. Aber die Verunsicherung ist nicht als roter Faden für mich in jedem Bild drin, weil dafür ist vielleicht jede Szene klug durchdacht und ich gebe dir sehr recht, dass man sich, diese Bilder sind wie Installationen, diese Szenen, man muss sich da wirklich zurechtfinden. Das ist vielleicht eine visuelle Herausforderung, die ich auch hatte oder es ist auch ein visuelles Vergnügen, aber ich bin nicht betroffen, bewegt oder sonst wie aus dem Kino gegangen. Ich finde aber, er verwebt diese ganzen Handlungsstränge doch immer wieder, die kommen zusammen. Also die Frage, die das Kunstwerk ja stellt, ist, also wie können wir empathischer sein unserer Umwelt gegenüber? Und diese Frage überträgt er ja quasi in die Praxis, indem er eben den Kurator sich entschuldigen lässt am Ende. Nein, ich würde das nicht. Indem er Fragen stellt nach, naja, wie agiere ich moralisch? Wie agiere ich gut oder schlecht oder so? Und also die werden einfach immer wieder mit ihren eigenen Fehlbarkeiten konfrontiert. Und da wird eben ganz deutlich klar gemacht, dass Moral und Anspruch eben nicht gut zusammengehen. Das ist ein Film, der Ausbeutung auf unterschiedlichen Ebenen durchspielt. Es ist vielleicht nicht Haneke. Sagen wir mal, vielleicht ist es weniger zynisch als Ulrich Seidel, weil ich glaube, Ruben Östlund mag die Menschen hier. Und wenn du diesen Museumsdirektor siehst, wie er sie auch mal fragen kann, das, was mir da jetzt passiert ist, das könnte ich ja auch irgendwie in meine Arbeit übertragen. Und dann gibt es da eine Installation oder eine neue Ausstellung im Museum, wo es heißt, trauen Sie den Menschen. Und wenn du den Menschen traust, sollst du nach rechts gehen, oder wenn du ihnen nicht traust, sollst du nach links gehen. Also es ist auch da wieder so eine gewisse Zynik. Ja? Da gibt es diesen Menschenschlag der Künstler, die das Leben quasi ausbeuten. Dann siehst du, wie du selber gesagt hast, diese Bettler auf den Straßen. Und die Frage ist, wo ist die Grenze erreicht? Wo ist die Grenze erreicht und ist es nicht zu spät, selbst wenn er sich entschuldigt? Ist doch egal, ich glaube, darum geht es dem Film gar nicht. Ich glaube, er will immer diese verschiedenen kleinen Episoden dieses Mannes, der durch den Alltag geht, der etwas gemacht hat, was ihm dann leid tut, ob das zu spät ist. Er inszeniert das alles selber so als kleine Installation, als kleines Fragespiel, aber als kleine Theaterelemente. Müsste der Film dann nicht ein offenes Ende haben? Müsste er wirklich auf diese Entschuldigung also rauslaufen, das wäre dann für mich die Frage. Aber ist ja auch eine gescheiterte Entschuldigung, finde ich. Weil in den Augen seiner Töchter, die auch immer dabei sind, Das dürfen wir auch nicht vergessen, ist der Daddy nicht mehr der Daddy, der davor war. Und da schließt sich die Brücke vielleicht zu seinem Vorgängerfilm Höhere Gewalt, wo es auch um einen Vater ging, der einen dummen Fehler macht und der im Ansehen seiner Familie eben nicht mehr als Vater wahrgenommen wird. Und ich glaube, der Film öffnet das noch weiter auf andere Kontexte jenseits der Familie, nämlich auf berufliche und gesellschaftliche. Ich glaube, Ruben Östlund ist da was ziemlich, ziemlich Geniales gelungen. Na gut. Schauen wir doch noch mal ganz kurz in die Zukunft. Was erwartet uns eigentlich noch, Anke? Worauf freust du dich in den nächsten Tagen? Ja, jetzt können wir ja einfach bei Michael Haneke bleiben. Das wird dann ja auch wieder eine Familienversuchsanordnung sein. Auch wieder eher die bürgerliche Schicht. Happy End heißt sein neuer Film. Er spielt in Nordfrankreich. Es geht, Isabelle Huppert spielt eine Familienmutter und es geht darum, dass sie eben diese Familie neben einem Flüchtlingsheim wohnt und es passiert aber nichts. Also sie lassen sich überhaupt nicht von ihrem Leben ablenken. Und das Interessante ist, dass es dieses Mal aber Haneke als Komödie inszeniert. Wir werden sehen, wer der bessere Haneke ist. Haneke oder Ruben Östlund? Danke, Anke, bis hierhin. Wir diskutieren jetzt nicht mehr. Wir diskutieren nächste Woche wieder über das, was wir hier gesehen haben. Vielen Dank, Anke. Tschüss.